Institutionalisierung der Umsetzung. Sie sehen, dass die vier Disziplinen erfolgreicher Umsetzung eine Methodologie repräsentieren, durch die man etwas, was gewöhnlich als variabler, nur von ein paar Leuten mit Spitzenleistungen praktizierter Faktor betrachtet wird, eine konsistente Umsetzung vorhersehbar, lehrbar und wiederholbar machen kann. Unsere Forschungen und unsere Erfahrungen haben uns gezeigt, dass Teams, Einheiten und Organisationen, die diese vier Disziplinen praktizieren, eine viel größere Fähigkeit aufweisen, immer wieder die Top-Prioritäten umzusetzen. Dann wird die Umsetzung nämlich institutionalisiert und hängt nicht mehr vom Glück oder vom Einfluss einiger weniger maßgeblicher Führer ab. Der Schlüssel zur Institutionalisierung einer Umsetzungskultur liegt in der regelmäßigen Messung.